Erster, meine lieben Freunde, ich freue mich über euch. Ihr seid wie ein Geschenk für mich. Bleibt stark im Glauben an Jesus. Zweiter, ich bitte Euodia und Syntyche, dass sie sich verstehen. Sie sollen sich im Glauben an Jesus einig sein. Dritter, ich bitte dich, Synzygos, hilf ihnen. Sie haben mir geholfen, die gute Nachricht zu erzählen. Auch Clemens und andere Helfer haben mitgemacht. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Vierter, freut euch immer über Jesus. Ich sage es noch einmal, freut euch. Fünfter, seid freundlich zu allen Menschen. Jesus kommt bald. Sechster, macht euch keine Sorgen. Redet mit Gott über alles. Bittet ihn und dankt ihm. Siebter, dann wird Gott euch Frieden geben. Dieser Frieden ist besser, als wir verstehen können. Er wird eure Herzen und Gedanken in Jesus beschützen. Achter, denkt über Dinge nach, die wahr, gut und richtig sind. Denkt über Dinge nach, die liebenswert sind und einen guten Klang haben. Denkt über gute Taten und alles, was man loben kann, nach. Neunter, tut, was ihr von mir gelernt habt. Tut, was ich euch gesagt und gezeigt habe. Dann wird der Gott des Friedens bei euch sein. Zehnter, ich freue mich sehr, dass ihr wieder an mich denkt und mir helfen wollt. Ihr wolltet mir schon früher helfen, aber es war nicht möglich. Elfter, ich sage das nicht, weil ich etwas brauche. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, egal wie es mir geht. Zwölfter, ich kann wenig haben und ich kann viel haben. Ich kenne beides, satt sein und hungern, viel haben und wenig haben. Dreizehnter, ich kann alles schaffen, weil Jesus mir Kraft gibt. Vierzehnter, es war gut von euch, dass ihr mir in meiner Not geholfen habt. Fünfzehnter, ihr wisst selbst, dass am Anfang, als ich von Makedonien wegging, keine andere Gemeinde mir geholfen hat. Nur ihr habt mir gegeben und von mir genommen. Sechzehnter, auch in Thessaloniki habt ihr mir mehr als einmal etwas geschickt, als ich es brauchte. Siebzehnter, es geht mir nicht um das Geschenk. Mir geht es um den Gewinn, den ihr dadurch habt. Achtzehnter, ich habe alles, was ich brauche, und noch mehr. Ich habe genug bekommen, als Epaphroditus mir eure Gabe brachte. Sie ist wie ein guter Duft, ein Geschenk, das Gott gefällt. Neunzehnter, mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Er ist reich und herrlich in Jesus. Zwanzigster, Gott, unserem Vater, sei Dank für immer. Amen. 21. Grüßt alle Christen, die zu Jesus gehören. Die Freunde hier grüßen euch. 22. Alle Christen grüßen euch, besonders die Leute, die im Haus des Kaisers arbeiten. 23. Ich wünsche euch, dass Jesus euch gnädig ist.